Blicke auf das Blatt, schreibe ein paar Verse und ich denk zurück. Ja, was hat das Leben mir gebracht? 24 Stunden Angst, yeah. Musik zeigt mir das, was ich kann. Schreibe diesen Brief jetzt an meine Seele, okay. Vom Schmerz getrieben, kalter Rauch, wenn ich mich im Spiegel sehe. Liebe kenne ich nicht, sie war noch nie in meiner Nähe. Ich seh die Welt etwas anders als du. Etwas anders als du, war ich schon im Kindergarten, yeah. Mama war zwar da, wo war Papa? Alleingelassen, immer diese Fragen, immer nur versetzt und immer muss ich warten. Jugendzentrum, Jahrgang 98, keine Regel, keine Strafen. Alter Mann, die Straßen, sie hatten dich erzogen. Dealerei dann mit den Drogen, Weiber fanden's cool, mit dir abzuhängen im Park. Voll besoffen, Party machen bis zum nächsten Tag. Scheiß Zeiten, Alter, trotzdem bleib ich stark. Yeah. Jeden Tag denk ich nach, was das Leben mit mir macht. Hat die Krise im Leben es einfach gebracht. Ich trage Hass in den Augen und lebe in den Tag. Ich habe Schmerzen im Bauch, weil die Liebe mich fragt. Wo sind die Eltern, wenn man täglich einen braucht? Das ist die Straße, das Leben, was man sich dort einfach erkauft. Ich hab da früh gelernt, wie man trinkt und raucht. Ich hab da früh gelernt, wie man dort ein Joint baut. Ich bin nicht stolz darauf und muss es auch nicht sein. Wie oft saß ich vor Gericht wegen Schlägereien? Ich hatte Tränen in den Augen und man sperrte mich ein. Eine harte Zeit. Und es wird keiner verstehen, was in einem Jungen wie mir vorgeht. Ich kann abends nicht schlafen und ich träume noch schlecht, dass der Vater, der mir fehlt, mich einfach nur hasst. Das sind Träume, die ich einfach nur hab. Ja, diese Träume. Wenn die Eltern sich trennen und du alleine auf die Straße rennst, immer dieser Streit, immer dieser Stress. Und du denkst, was hast du als Sohn falsch gemacht? Doch du weißt, dass es eigentlich nicht an dir liegt. Und du weinst, weil es dir sehr nah geht, wie dein Herz nah geht. Und du weißt, dass du liebst und hinterher doch gearscht bist. Trotzdem kämpf ich weiter, ja ich will bis nach oben. So bis ganz nach oben, hol meine Schwester von den Drogen. Und ich weiß, dass ich schaffe, ich weiß, dass ich siege. 6 Wochen sitzen, weil ich die Familie liebe. Und wieder tritt der Schmerz aus dem Körper in die Faust. Ich zieh aus, ich geh raus, treffe Brüder in der Crowd. Diese hirnlosen Taten in der Nacht und lief von Haus zu Haus, von Auto zu Auto. Ja, es war mies und heute träum ich von der dicken Kohle. Guck in den Spiegel und sag, only a dreamer, huh?